Die Fälschung der erzählenden Geschichtsquellen. Überleitung. Im ersten Heft dieses Werkes über die Fälschung der deutschen Geschichte ist die Fälschung der urkundlichen Quellen des deutschen Mittelalters abgehandelt worden. Die kritische Prüfung mittelalterlicher Urkunden oder richtiger, die kritische Inaugenscheinnahme der eigenartigen Psychologie der hinter den Urkunden stehenden Schreiber diente allemal dem einen Zwecke, den Beweis mitführen zu helfen, dass durch eine planmäßige gewaltige Aktion die gesamte deutsche mittelalterliche Geschichte verfälscht worden ist. Die alte wirkliche Geschichte der germanischen Länder, so lautete unsere Behauptung, wurde vernichtet und auf der leeren Fläche dann von der spätmittelalterlichen Fälschergenossenschaft das heute vor uns stehende pseudohistorische Gebäude errichtet. Im vorliegenden Heft wird nun zuerst zweier Männer gedacht werden, die als meine Vorgänger vor 100 bzw. 200 Jahren schon den Gedanken der universalen Geschichtsfälschungsaktion ausgesprochen haben. Nachdem dann die von mir angewendete psychologische Methode, die Methode des gesunden Menschenverstandes, erläutert ist und noch einige die urkundliche Seite der Überlieferung betreffende Erscheinungen besprochen sind, werden die erzählenden Geschichtsquellen des Mittelalters, die Chroniken, daraufhin unter die kritische Lupe genommen werden, ob auch bei ihnen sich die so charakteristischen Merk- und Brandmale der großen Fälschungsaktion aufzeigen lassen. Erstes Kapitel: Zwei Vorgänger. Universale Geschichtsverfälschungsaktion. Ich bin nicht der Erste, der diesen ungeheuerlichen Gedanken ausspricht, aber ich bin seit 100 Jahren der Erste, der ihn ernst nimmt. Ich habe zwei Vorgänger, deren Namen ich hier mit Bewunderung hinschreibe: Johannes Harduin und P.J.F. Müller. Johannes Harduin, der treffliche Gelehrte, der bis heute als Hyperkritiker ein bespötteltes Dasein in einer Kuriositätenecke der historischen Wissenschaft hat führen müssen, hat vor mehr als 200 Jahren zum ersten Mal das Wort von der systematischen Geschichtsfälschung verlauten lassen. Dieser geniale Mann, der 1646 geborene und 1729 gestorbene Jesuitenpater, wird in der Urkundenlehre von Breslau mit ganzen 4 Zeilen in einer Anmerkung auf Seite 29 abgetan. Nachdem Breslau die Hyperkritik der Germanisten getadelt hat, fährt er fort: Am weitesten in dieser Beziehung ging der Jesuit Harduin, der nicht nur alle älteren Urkunden, sondern auch die Werke der meisten klassischen Autoren, viele Werke der Kirchenväter usw. für späte Mönchsfälschungen erklärte, 1708 aber von seinen Oberen zum Widerruf genötigt wurde. Ludwig Traube berichtet in seinen Vorlesungen und Abhandlungen über Harduin: Im Jahre 1693 griff der Jesuit Harduin, Pater Harduinus, zum ersten Mal in einer numismatischen Abhandlung nicht die auf die Urkunden, sondern die auf Manuskripte gestützte Überlieferung an. Nur Cicero, Plinius, das heißt des älteren Plinius Historia Naturalis, Virgils Georgica, Horaz Satiren und Episteln seien echt, alle anderen lateinischen Schriftsteller unter Leitung eines gewissen Severus Achontius gefälscht. Später führte er aus, dies sei 1350 bis 1480 geschehen. Wie dieser wüste Skeptizismus immer weiter ausartete und immer deutlicher pathologischen Charakter annahm, das zeigten die Behauptungen: Von den griechischen Schriftstellern ist nur Homer und Herodot echt, die Konzilien sind gefälscht, die Kirchenväter sind unecht. Alle Dokumente in angelsächsischer Schrift, aber auch die in angelsächsischer Sprache, ja diese ganze Sprache selbst, ist Betrug. Und all diesen Frevel hatten die Benediktiner zu Ehren ihres Ordens verübt. Aus der Münzkunde nahm er zum Teil seine Argumente, zum Beispiel wenn er leugnet, dass es eine angelsächsische Schrift gab, so kommt es daher, dass er auf einer Münze des angelsächsischen Königs Offa von Mercia, dessen Namen mit römischen Kapitalbuchstaben fand. Daraus folgerte er nun, dass die Angelsachsen nur große römische Buchstaben gekannt hätten und dass daher alle anders geschriebenen Dokumente unecht seien. Wenn die historische Forschung gegen die Harduinsche Lehre einer systematischen Geschichtsfälschung die schroffste Abwehrstellung eingenommen hat, so ist das folgerichtig und nur zu natürlich. Der elementare Trieb der Selbsterhaltung zwingt die Geschichtswissenschaft zur Abwehr. Müsste man Harduin Recht geben, so würde ja der ganze stolze Besitz an literarischer und urkundlicher Überlieferung wie Sand aus der Hand rinnen. Es ist daher sehr verständlich, dass die Furcht vor Besitzschmälerung die Sachverwalter der Überlieferung zu der Mahnung veranlasst, auch in kleinen Dingen einer selbst wenig ansprechenden Überlieferung gegenüber möglichst lange unbefangen zu bleiben und dem pikanten Reiz des kritischen Argwohns nach Kräften zu widerstreben. Wie dürfte gar den Exzessen des wüsten und ausgearteten Skeptizismus eines Harduins ein Blick ernster Beachtung geschenkt werden? Das ins Schwanken geratene Gleichgewicht sucht man dadurch wieder zu stabilisieren, dass man der unbequemen Erscheinung pathologischen Charakter andichtet. Übrigens können und müssen der historischen Wissenschaft in der Angelegenheit Harduins Milderungsgründe zugebilligt werden. Harduin zeigt sich leider größer im Behaupten als im Beweisen. So trägt Harduin durch die zerstückelte, halbfertige, unmethodische Art seiner Beweisführung ein Gutteil Schuld daran, dass seine Resultate so oft der Willkür entsprungen und auf ein ganz unsicheres Fundament aufgebaut erscheinen. Wie zum Beispiel hinsichtlich der Leugnung der angelsächsischen Schrift. Harduin gibt in mancher Beziehung Rätsel auf. Es ist klar, Harduin hat mit vielem hinter dem Berge gehalten. Er hat nicht alles gesagt, was er wusste und was er entdeckt hatte. Seine Behauptungen sind zu bestimmt und zu sicher, als dass man in ihnen ganz willkürliche und ungezähmte Fantasieerzeugnisse sehen dürfte. Am meisten hat mich die bestimmte Angabe der Zeit frappiert, in der nach Harduin die universale Verfälschung der Geschichte unternommen sein soll. Ich war aufs Höchste erstaunt, dass ich von Harduin eben denselben Zeitabschnitt als die Epoche der großen Aktion hingestellt fand, den ich vor Kenntnis der Harduinschen Sätze ebenfalls als die Fälschungsepoche erkannt hatte. Das Zeitalter der Renaissance. Auf die genauen Jahreszahlen, die Harduin angibt, kommt es nicht an und kann es nicht ankommen. Denn eine universale Geschichtsfälschungsaktion ist nicht das Werk eines Jahres, auch nicht eines Jahrzehnts, sondern stellt eine Aufgabe dar, an der mehrere Generationen arbeiten mussten.